Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ö10 super. Urwald weg, Öl gespart, schafft dem Auto freie Fahrt. Plus Geld für den Verschwender Staat. Leute, Leute, ein Chaos an den Tankstellen. Irgendwie erinnert mich das Ganze an die gute alte DDR. Da gab es auch immer so Neuerer-Verschläge, die keiner wollte. Mich beschleicht langsam das Gefühl, dass die Mineralölindustrie unterwandert scheint von Altkadern aus den sozialistischen Neuerer-Kollektiven. Aber weit gefehlt. Henry Ford war Farmer, bevor er Automobile baute. Er setzte schon 1908 auf Biosprit für sein erstes Serienauto, das Modell T. Da schwarzes Gold verfügbarer wurde in Form von Benzin, wurde auch der Ford T für Benzin modifiziert. Aber zurück in die Gegenwart. Ö10 super. Weniger Leistung für mehr Geld, mehr Verbrauch, gleich mehr CO2, aber voll öko. Ich frage mich, wie das zusammenpasst. Alles Schwindel. Die Ökobilanz sieht so aus. Für den Ökosprit werden zusätzlich Anbauflächen gebraucht und dafür die Natur zerstört. Diese Agrarrohstoffe verdrängen die Lebensmittel- und Futterproduktion von vielen Flächen. Die Preise steigen in exorbitante Höhen für Pacht von Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Die Futterpreise für Tierhalter lassen keine kostendeckende Erzeugung mehr zu. Wen wundert es da noch, dass die Futtermittelerzeuger panschen, um den Futterpreis niedrig zu halten? Aber mit Ökokraftstoff lässt sich sauber Geld verdienen. Dafür braucht man Tonnen von Kunstdünger, damit alles schnell wächst, und Pestizide, um die Monokulturen zu schützen. Das Holz der Urwälder lässt sich super als Hackschnitzel und Holzpellets verkaufen. Wenn dann irgendwann nichts mehr wächst, ziehen die Konzerne in den nächsten Wald. Auch hier bei uns hat man immer beteuert, dass der Anbau von Energiepflanzen keine Konkurrenz zur Landwirtschaft, die Nahrungsmittel produziere, sein solle, sondern eine Ergänzung. Die Realität sieht anders aus. Das Einzige, was hilft, sind sparsamere Motoren. Die gibt es schon lange in Serienreife. Die meisten Fahrzeuge könnten schon lange mit dem halben Verbrauch unterwegs sein. Aber die damalige rot-grüne Regierung hat dies erfolgreich EU-weit verhindert. Nun ja, die Automobilkonzerne gehören zu großen Teilen Investoren aus der Ölindustrie und Investoren aus den erdölfördernden Ländern. Da besteht Interesse am Geld, nicht an einer intakten Umwelt. Ob es etwas ändert, wenn die Menschen Ö10 boykottieren? Nein, die Menschen müssen den Kauf der seit ewig im Verbrauch konstant stehen gebliebenen Fahrzeugmodelle boykottieren. In Tunesien sagt man zurzeit Jasminrevolution. Da ändert sich nun was. Ob uns da eine Benzinrevolution in Deutschland weiterhilft? Das wage ich zu bezweifeln. Bei den ganzen Kraftstoffarten an der Tanke sieht ja eh schon keiner mehr durch. Die Preisspirale dreht sich weiter und demnächst sicher auch bei unseren Lebensmitteln. Der Bürger wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Allerdings lassen die Zerleger nichts zurück, weil sich mittlerweile alles verwerten lässt. Der kleine Mann ist immer dran und bleibt ein armer Zahlemann. Mit der Frage, kaufe ich etwas zu essen ein oder tanke ich, dass ich nächste Woche zur Arbeit komme, verbleib ich bis zur nächsten Woche. Euer Franz 10 Bier. Und nun habe ich nochmal was aus den deutschen Autocharts für euch. Franz 10 Bier mit Ich fress Gras. Viel Spaß dabei. Ich bin des Tankwarts bester Freund, voll wenn ich tank, wie der sich freut, er hat Spaß. Da da da da da da, er hat Spaß, er hat Spaß. Brauch ich die Hälfte vom Monatslohn, um zur Arbeit zu kommen? Wen juckt das schon? Er hat Spaß. Da da da da da da. Er hat Spaß, er hat Spaß. Dem Ölscheich bin ich der beste Freund. Voll, wenn ich tank, wie der sich freut. Er hat Spaß. Da da da da da da. Er hat Spaß, er hat Spaß. Der Rest geht für die Miete drauf. Verzichten muss ich auf den Aldi-Einkauf. Er hat Spaß. Da da da da da da. Er hat Spaß, er hat Spaß. Den Finanzminister freut es sehr. Ich geb ihm auch meine letzte Kohle her. Er hat Spaß. Da da da da da da. Er hat Spaß, er hat Spaß. sind die Kassen wieder voll. Findet er Diätenerhöhungen toll, er hat Spaß. Da da da da da da, er hat Spaß, er hat Spaß. Nach der Arbeit irgendwann hol ich mir von der Tafel das Resteprogramm, er hat Spaß. Da da da da da da, ich fress Gras, ich fress Gras. Da da da da da da, ich fress Gras, ich fress Gras. Da da da da, ich fress Gras, ich fress Gras. La la la la, ich kotz Gras, ich kotz Gras. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Neipitsch Media.